Liebe Sängerinnen und Sänger aus dem Bistum Essen, am Mittag des vierten Tages unserer Romfahrt darf ich Sie in der Basilika St. Paul vor den Mauern herzlich willkommen heißen. Rom wurde für den Apostel Paulus Ziel und Endstation seines missionarischen Wirkens im Dienste des Herrn. Paulinische Theologie ist Theologie des Kreuzes, aber eines Kreuzes, das in die Auferstehung und die Herrlichkeit Gottes hineinführen will. Wir wollen nun heute Nachmittag an dieser historischen Stätte dankbar seines Martyriums gedenken. Wir wollen im Geiste unsere eigenen Kreuze hierher tragen, ganz besonders aber aus gegebenem Anlass die Kreuze derer, die durch den wieder ausgebrochenen Krieg im Nahen Osten in Mitleidenschaft gezogen sind. Wir wollen hier heute Nachmittag besonders jener Brüder und Schwestern gedenken, die unter dem neuen Krieg zu leiden haben. Und wir wollen, wie der Heilige Vater uns gebeten hat, selbst bemüht sein, für Gerechtigkeit und Frieden in der Welt einzutreten. So lasst uns nun im gesungenen Lob Gottes der Hoffnung Ausdruck geben: Im Kreuz unseres Herrn Jesus Christus ist Heil. Amen.